Und da hat dieser Weltkrieg für den Eingeweihten klar und unzweideutig ergeben, dass diese beiden Großmächte, mögen sie sich auf der politischen Bühne auch noch so sehr zu bekämpfen scheinen, doch in seltsamer Einmütigkeit stets dafür zu sorgen wussten, dass wahrhaft deutschgesinnte Elemente niemals zur Regierung kamen, so zwei um ein Beutestück Streitenden gleichend, die dieses dem einzig darauf Anspruch habenden Dritten um keinen Preis gönnen und also, wenn dieser Dritte einen von ihnen allzu gefährlich an den Leib zu rücken beginnt, das Beutestück lieber rasch dem weniger verhassten Gegner zuwerfen, in solch ewigem Wechselspiel den berechtigten Eigentümer dank diesem aufreibenden und niemals völlig durchschauten Kampfe entkräftend und tödlich ermattend. Wer dies geheime und geheimnisvolle Wechselspiel zwischen Rom und Zion von den feindlich scheinenden Parteischlagworten getäuscht nicht zu durchschauen vermag, der ist bar jeder tieferen politischen Einsicht und wird, wie eben der unglückselige deutsche Michel, ahnungslos um die wahren Gründe seiner Vernichtung zugrunde gehen. Gerade wir Österreicher hatten wieder und immer wieder Gelegenheit, diese katholisch-jüdische Allianz in ihrer fluchwürdigen Wirksamkeit zu erleben. Als zum Beispiel der Sozialismus bei uns nach dem Umsturze ans Ruder kam, da wäre es den Uneingeweihten wohl selbstverständlich erschienen, dass nun alle von sozialistischer Seite so lange gepredigten und versprochenen Reformen sich vollziehen würden, mit der Wucht und Schnelligkeit, wie sie die endlich erlangte Herrschaft wohl hätte zeitigen müssen. Aber siehe da, als im Parlamente jenes Ehegesetz, welches unser kleines Deutsch-Österreich einzig und allein von der ganzen Welt vom katholischen Dogma der Unlösbarkeit katholisch geschlossener Ehen bis zum heutigen Tage nicht frei zu machen gewusst hat, auf der Tagesordnung war, da hatten Rom und Zion hinter den politischen Kulissen, wo selbst den geprellten Völkern unsichtbar, seit jeher die wahren Geschehnisse längst beschlossen und ausgemacht sind, ehe das politische Gaukelspiel auf der parlamentarischen Schwindelbühne abgehaspelt wird, alles geregelt und beschlossen. Und in der parlamentarischen Sitzung waren, da es zur Abstimmung kam, ganz einfach die sozialistischen Abgeordneten in so geringer Zahl anwesend, dass das Reformgesetz dank der deutschnationalen Partei, die hinwiederum ihrerseits mit den christlich-sozialen irgendwelche Gegenseitigkeitspakte abgeschlossen hatte, nicht zur Annahme gelangte. Dass ein Parlamentarismus, welcher es bei irgendwelchen Gesetzesentwürfen dem Belieben des einzelnen Volksvertreters anheimstellt, anwesend zu sein oder nicht, ein Hohn, eine Farce, ein erbärmlicher Schwindel ist, sei hier nur nebenbei erwähnt, da ja dieser Krebsschaden des öffentlichen Lebens nicht durch einzelne Verbesserungen, sondern nur durch völlige Abschaffung ausgemerzt werden könnte. Aber Rom erweist sich als dankbar, dass du et des, des realpolitischen Lebens ganz und gar die Ideen, die die einzelnen Parteien zu vertreten vorgeben und ihre unentwegte Durchführung verdrängt, zeigt sich bald in seiner erfreulichen Auswirkung. Denn da Österreich, dessen Hauptstadt so unglückselig während des ganzen Krieges von den polnisch-jüdischen Flüchtlingen überschwemmt und nach Ungarns Wiederaufrichtung auch das Asyl aller da selbst missliebig gewordenen Hebräer geworden war, nun wieder unter christlich-soziale Oberhoheit kam, was war begreiflicher, als dass nun wiederum die Ausweisung von weit über 200.000 Fremdlingen, die durch Zahl und Wirksamkeit die Vernichtung der eingeborenen Bevölkerung auf das Furchtbarste beschleunigten, nun von der dankbaren christlich-sozialen Partei hintertrieben wurde? Abermals wird auf der politischen Bühne ein Gaukelspiel mannigfaltigster Art zum Besten gegeben. Abermals werden Parteigenossen und Wahlvieh geködert durch Worte, wie sie gerne vernommen werden, denen aber niemals die entsprechende Tat folgt, was der unglückselige Wähler längst vergessen hat, da nicht getane Taten durch neue gern gehörte Worte aus seinem Denkvermögen verdrängt werden, so geht das politische Maskenspiel fort und fort, weiter und weiter, und die geheimen Mächte triumphieren, indes das unglückselige Volk niemals aus dem Dämmerzustande politischer Unmündigkeit und Ahnungslosigkeit erwacht. So muss es denn als allgemeingültiger Grundsatz aufgestellt werden, Wort und Tat sind nur bei jenen Menschen und jenen Parteien eines, die die Macht nur suchen im Dienste irgendeiner unverrückbar festgehaltenen Idee, von der sie nicht abweichen und an der sie nicht rütteln lassen. Während hingegen jene Menschen und Parteien, welche Ideen haben oder genauer gesagt heucheln, einzig und allein nur im Hinblicke auf die heißhungrig erstrebte Macht in Bezug auf Inhalt, Tragweite und Durchführung ihrer zur Schau gestellten und dem Volke als Parteiprogramm aufgeschwatzten Ziele gerne mit sich handeln lassen, wenn sie hierbei nur zur Macht gelangen oder die endlich Erreichten nicht einzubüßen befürchten müssen. Aber furchtbar und furchtbarer wuchs in diesem Jahre die Ostjudengefahr für die unglückselige Stadt Wien empor. Mit zu dem Parteiköder der Christlich-Sozialen hatte es da gehört, dem Wiener Wähler die Befreiung von den Ostjuden zu versprechen. Und während die Parteileitung der Christlich-Sozialen mit der scheinheiligen Miene des Ultramontanen immer weitere religiöse Duldung predigte, die jüdischen Geldmagnaten hatten Rom noch niemals vor den Kopf gestoßen, waren und sind etliche Abgeordnete dieser Partei beflissen, mit ingrimmigsten Antisemitismus das Herz ihrer Getreuen zu erfreuen. Aber auch sie, die Republikaner wider Willen, haben geheime Herzenswünsche, die man nun jüdischerseits wieder gewisslich zu erfüllen nicht abgeneigt wäre, wenn nur den lieben Ostjuden nichts geschieht und trotz allem Schreien und Toben nicht verhindert wird, dass sie die erbeingesessene Bevölkerung aus Haus und Heimat verdrängen.